Erster du, mein Kind, sei stark durch Gottes Gnade in Jesus Christus. Zweiter du hast von mir gelernt. Viele Zeugen waren dabei. Gib dieses Wissen an gute Menschen weiter. Sie sollen dann auch andere lehren. Dritter sei bereit, mit Jesus Christus zu leiden. Sei wie ein guter Soldat für ihn. Vierter, ein Soldat kümmert sich nicht um normale Geschäfte. Er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Fünfter, ein Sportler bekommt keinen Preis, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Sechster, ein Bauer arbeitet hart auf dem Feld. Er soll zuerst die Früchte seiner Arbeit bekommen. Siebter, denke über meine Worte nach. Der Herr wird dir helfen, alles zu verstehen. Achter, denke an Jesus Christus. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er kommt aus der Familie von David. Das ist meine gute Nachricht. Neunter, wegen dieser Nachricht leide ich. Ich bin gefesselt wie ein Verbrecher. Aber Gottes Wort kann niemand fesseln. Zehnter, ich ertrage alles für die Menschen, die Gott erwählt hat. Sie sollen Rettung finden durch Jesus Christus. Sie sollen auch ewige Herrlichkeit bekommen. Elfter, dieses Wort ist wahr. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Zwölfter, wenn wir leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Dreizehnter, wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Vierzehnter, erinnere die Menschen an diese Dinge. Sage ihnen vor Gott, streitet nicht mit Worten. Das ist nutzlos und verwirrt die Zuhörer. Fünfzehnter, gib dein Bestes, um Gott zu gefallen. Sei ein guter Arbeiter. Du sollst die wahre Botschaft richtig weitergeben. Sechzehnter, meide leeres und schlechtes Gerede. Es führt nur zu mehr Gottlosigkeit. Siebzehnter, ihr Gerede breitet sich aus wie eine Krankheit. Hymenäus und Philetus sind solche Leute. Achtzehnter, sie haben die Wahrheit verlassen. Sie sagen, die Auferstehung ist schon passiert. Das zerstört den Glauben mancher Menschen. Neunzehnten, Gottes fester Grund bleibt bestehen. Er hat ein Siegel mit zwei Sprüchen. Der Herr kennt die Seinen. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, soll Böses meiden. Zwanzigster, in einem großen Haus gibt es viele Gefäße. Manche sind aus Gold und Silber, andere aus Holz und Ton. Einige sind für besondere Zwecke, andere für einfache. 21. Wer sich von schlechten Dingen reinigt, wird ein besonderes Gefäß. Er ist heilig und nützlich für den Hausherrn. Er ist bereit für jedes gute Werk. 22. Meide die schlechten Wünsche der Jugend. Strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Tue dies mit denen, die den Herrn von Herzen rufen. 23. Vermeide dumme und unnötige Diskussionen. Sie führen nur zu Streit. 24. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten. Er soll freundlich zu allen sein und gut lehren. Er soll Böses geduldig ertragen. 25. Er soll seine Gegner sanft korrigieren. Vielleicht gibt Gott ihnen Reue. Dann können sie die Wahrheit erkennen. 26. Dann werden sie wieder klar im Kopf. Sie kommen aus der Falle des Teufels heraus. Der Teufel hat sie gefangen gehalten. Sie sollen dann Gottes Willen tun.